von innen wie von außen ist. Er heißt Heimare Christ. So war der Zöllner in dem Tempel, der schlug in Demut an die Brust. Er legte sich nicht selbst ein heilig Wesen bei, und diesen stellet ihr, o Mensch, zum rühmlichen Exempel in deiner Buße für. Bist du kein Räuber, Ehebrecher, kein Ungerechter, Ehrenschwächer? Ach, bilde dir doch ja nicht ein, du seist deswegen engelrein. Bekenne Gott in Demut deine Sünden, so kannst du Gnade und Hilfe finden.